Ein Sprecher des Komitees für friedliche Vereinigung des Vaterlandes nahm am 1. Februar eine Stellung im Zusammenhang damit, dass in Südkorea dem Streben der gesamten Nation nach der Vereinigung und dem Frieden zuwider unaufhörlich die dummen Handlungen für Konfrontation mit den Landsleuten begangen werden. In der Stellungnahme hieß es: Alle Landsleute im Norden, im Süden und im Ausland unterstützen jetzt den historischen Appell der DVRK zum neuen Jahr dazu, mit dem gleichen Willen und der vereinten Kraft aller Koreaner einen breiten Weg zur selbstständigen Wiedervereinigung des Landes zu eröffnen und wünschen einmütig die Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen und den Frieden und die Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel. Aber das südkoreanische Regime setzt vom Beginn des neuen Jahres an, unter dem Vorwand der Entnuklearisierung und der Menschenrechtsfrage Nordkoreas, ihre typische Konfrontationskampagne fort, propagiert tagtäglich die Drohung und die unvoraussehbare Provokation vom Norden, redet lauthals von der vollen Kampfbereitschaft und der wirkungsvollen Bestrafung und führt überall in Südkorea tollwütige Kriegsübungen für die Aggression gegen den Norden durch. Die Demokratische Volksrepublik Korea weiß Bescheid, was das südkoreanische Regime beabsichtigt. Unter dem Vorwand der Drohung und Provokation vom Norden propagiert es die Sicherheitskrise. Mit diesen unreinen und dummen Handlungen versucht es Park Geun-hye aus der schlimmsten Krise zu retten und die Gefahr ihrer Amtenthebung zu beseitigen. Falls sich das südkoreanische Regime für die Verbesserung seiner unruhigen inneren Lage mit tollwütiger Konfrontation und Provokation befasst, könnte es zu einem unvorstellbaren Konflikt und Krieg sowie letzten Endes zu seinem schändlichen Untergang führen. Das südkoreanische Regime, das daran gewöhnt ist, abhängig von Großmächten zu leben, kann weder mit eigenem Kopf die sich rasch verändernde Lage in seiner Umgebung beurteilen, noch den wahren Hauptfeind der Nation erkennen. Wenn das südkoreanische Regime wie heute nach der Pfeife der USA tanzt, wird es nur größere Schande und Demütigung erleiden. Das südkoreanische Regime soll zur Vernunft kommen, bevor es zu spät wird, den Appell der TVRK zur Versöhnung akzeptieren und den Weg zur Gestaltung des souveränen Schicksals der Nation wählen. Das ist die Forderung der ganzen Nation und der letzte Ratschlag der Geschichte. Ernsthaft ist es hierbei, dass sich das südkoreanische Regime, ungeachtet dieser Tendenz, dummerweise darum bemüht, im März unter dem Einsatz der strategischen Atomstreitkräfte der USA wiederum die gemeinsamen Militärübungen Kirisolf und Adler durchzuführen. Wenn das südkoreanische Regime vom aufrichtigen Wohlwollen und Appell der TVRK das Gesicht abwendet und gemeinsam mit den USA den Weg zur Konfrontation und Krieg betritt, werden die Großzügigkeit und Geduld der TVRK die Grenze überschreiten. Es soll volle Verantwortung für alle katastrophalen Folgen davontragen.